gibt Probleme, die sich nicht mit Hilfe der gewöhnlichen Wissenschaften bearbeiten. Die Fragen etwa nach dem, was gut und böse ist, was Rechtigkeit bedeutet, ob es einem Gott gibt, ob der Mensch eine unsterbliche Seele besitzt, oder was der Sinn des Lebens ist. Eine weitere Klasse von Fragen sind ebenfalls nicht Gegenstand der Wissenschaften. So untersucht die Biologie zwar die Welt des Lebens, sie kann aber nicht bestimmen, was das Wesen des Lebens genau macht. Und wann lebende Organismen getötet werden, dürfen oder der Recht und Pflichten des Menschen das Leben beinhalten. Mit Hilfe von Physik und Mathematik können zwar Naturgesetze ausgedrückt werden, aber die Frage, ob die Natur überhaupt gesetzmäßig aufgebaut ist, kann keine Naturwissenschaftler beantworten. Die Rechtswissenschaften untersuchen und legen fest, wann etwas im Einklang mit den Gesetzen geschieht, was aber wünschenswerte Inhalte des Gesetzbuches sein soll, ist übersteigt ihren Rahmen. Zudem gibt es Probleme, die die Grenzen des Denkens berühren, wie etwa die Frage, ob die in diesem Moment individuell erklärte Wirklichkeit auch tatsächlich existiert. In allem solchen Fällen versagen die Erklärungsmodelle der einzelnen Wissenschaften. Bei diesem Problem handelt es sich um philosophisch. Philosophy has Thank you.